Gewalt und Fluren geh, es wird mir dann so wohl und weh, in Unruf voller Brust, so wohl, so weh, wenn ich dir steht und auch der Mensch so hold vertraut mit all der Schönheit, die er schaut, entschwindet. Should we?